WDR 5. Erlebte Geschichten. Anatole Regnier, am 6. Januar 1945, kurz vor Kriegsende in München geboren, hat prominente Eltern. Sein Vater ist der Schauspieler Charles Regnier, die Mutter Pamela Wedekind, die Tochter des Dramatikers Frank Wedekind. Den Hang zum Schreiben hat der Sohn erst spät entdeckt. Als freier Autor verfasste er bisher sehr erfolgreich erzählende Sachbücher, zuletzt eines über die Kinder von Prominenten. In jungen Jahren gehörte seine Liebe der Musik. Als klassischer Gitarrist und Gitarrenlehrer lebte er über 10 Jahre in Australien. Inzwischen ist er nach München zurückgekehrt. Mein Vater ist Arztsohn, in Freiburg im Breisgau geboren. Von Schauspielerei war überhaupt keine Rede. Seine Mutter, Oma Goldi, die wir gut kannten, die auch immer da war, war Tochter von Hotelbesitzern, aber verarmt, da war nur noch ganz wenig Geld da. Und das prägende Erlebnis, glaube ich, was mein Vater jahrelang beschäftigt und eigentlich sehr geprägt hat, war, dass sein Vater, unser Großvater, sich umgebracht hat, als er 10 Jahre alt war. Deswegen, wenn ich zurückdenke, sehe ich, dass er eigentlich bei aller Ruhe und bei aller Heiterkeit, die er hatte, war er selten richtig fröhlich. Es war immer ein gewisser Schatten der Melancholie oder der Traurigkeit oder sowas um ihn. Das war sein Hintergrund und er hatte ja gar keine Beziehung zum Theater. Das kam ganz aus ihm selbst, dieser Wunsch, zur Bühne zu gehen. Und er hat es auch gar nicht leicht gehabt, denn er musste sich einer Eignungsprüfung unterziehen durch die Reichstheaterkammer. Die wollten ihn nicht, haben ihn 3-mal abgelehnt. Also er hat keine staatliche Ausbildung gekriegt, hat dann nur ganz wenig privat sich Unterricht geben lassen und hat dann durch Glück ein Engagement am Stadttheater in Greifswald bekommen. Das war seine erste Station. Und dort hat er meine Mutter kennengelernt. Und die war ja schon berühmt. Die war die Tochter von Wedekind und kannte Gott und die Welt und hatte überall in Verbindung. Die hat gesagt, was soll denn das Greifswald? Das ist doch nichts. Du musst an die Münchner Kammerspiele. Und das ist auch gelungen durch ihre Fürsprache und dadurch, dass eben Schauspieler dann auch eingezogen wurden und so weiter. Und dadurch kam er an die Kammerspiele. Und da wurde er bekannt. Das war eine Plattform für ihn. Möglicherweise wäre er sonst nie über Greifswald hinausgekommen. Er war ja auch, also es ist ja kein Geheimnis und ich sage es ja auch jetzt in allen Büchern, dass er 1934 ein halbes Jahr im KZ war wegen Homosexualität. Und das war natürlich in der Nazizeit schwierig, da eine Karriere zu machen. Nach dem Krieg war sein Typ gefragt. International, französisch, zweisprachig, überhaupt nicht heldenhaft deutsch, germanisch oder sowas, ja. Also für das Nachkriegstheater, was man dann wollte, Sartre und Thornton Wilder und Anouilh und so, da passte er hin. Das war eben dieser immer etwas ironische, hintergründige, außerordentlich präzise, auch suffisante, auch zynische, da hat er geglänzt. Das Distanzierte, das Elegante, ja, aufrechte, schlanke, das war sein Metier. Und wo er da eingesetzt wurde, war er eigentlich ohne Konkurrenz, denn diesen Ton hatte sonst kaum jemand. Überall anderswo hörte man noch den Kasernenhof irgendwo durch, oder das Berserkerhafte, das war bei ihm gar nicht. Und deswegen war er ja auch, verglichen mit Schauspielern wie O.E. Hasse, war er ja selten die große Hauptrolle. Das waren immer andere. Er war die Nebenrolle. In einem Nachruf, als er starb, da hat jemand geschrieben, er hatte die Fähigkeit, auf leise Weise die Nebenrolle zur Hauptrolle zu machen. Und das konnte er. Ich spreche hier auch für meine 2 Schwestern. Wir haben ihn alle sehr, sehr geliebt, weil er eigentlich immer guter Laune war, nie geschimpft hat, nie geschrien hat, von Schlagen überhaupt nicht die Rede. Das hätte er nie gemacht. Und er war immer frisch, er war immer aktiv, er war nicht eigenbrötlerisch, man konnte immer zu ihm gehen. Er war sehr gemütlich, lag auf dem Bett und hat gelesen, hat geschrieben, hat getippt mit zwei Fingern, aber sehr schnell. Und war eigentlich in dem Frauenhaushalt, in dem wir groß geworden sind, da war ja meine Großmutter Tilly Wedekind, meine Mutter Pamela Wedekind, dann die Tante Khadidja zeitweise und überhaupt das ganze Haus. Unten wohnte eine alte Dame, oben wohnten alte Damen und mein Vater war der einzige Mann. Und eigentlich immer, wenn er da war, wurde die Atmosphäre ruhig, entspannt, meine Mutter entspannte sich und es war irgendwie ganz anders. Es war eine andere Atmosphäre und wenn er weg war, was leider oft der Fall war, dann war immer so eine gewisse Spannung und ich weiß noch, dass ich damals, wenn es hieß, er fährt wieder weg, ach, wie lange fährt er dann weg? Ja, 3 Wochen oder 4 Wochen. Ach, du gibst bisschen, 4 Wochen, wie kann ich das durchstehen? 4 Wochen können endlos lang sein. Ich habe ihn als Kind gesehen, unvergesslich, in der Fritz-Kortner-Inszenierung von Minna von Barnhelm als Rico. Und das war eine Glanzrolle, die hat ihn sehr bekannt gemacht. Kortner muss ein unheimlich harter Regisseur gewesen sein. Er hat, glaube ich, sehr gelitten, aber war dann auch wirklich exzellent. Und ich weiß noch, dass ich in der Garderobe an seinem Kostüm, er hatte so einen französischen Mantel, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Jackett an, so ein langes Jackett. Und da war irgendwie Geld in der Tasche und ich habe da dran rumgespielt und dann sah ich ihn auf der Bühne und er hat das Geld in die Tasche getan und es fiel durch. Und ich dachte, ich habe vielleicht die Tasche kaputt gemacht. Aber nein, es war natürlich Teil der Inszenierung. Aber da erinnere ich ihn sehr gut. Und dann später in unsere kleine Stadt als Konferencier, ja, wunderbar, oder Ionesco, der König stirbt. Das waren seine Rollen. Und dann später habe ich ihn oft gesehen in auch einer sehr guten Rolle, nämlich als Romulus der Große in dem gleichnamigen Stück von Friedrich Dürrenmatt. Und das war ihm auf den Leib geschnitten. Das bisschen fatalistische, selbstironische, leise. Ja, das war wunderbar. Ich habe den nie Rollen lernen gesehen oder so, nie. Auch nie nervös gesehen, obwohl er viel Lampenfieber hatte, wie er selber sagte. Aber gemerkt hat man das nie. Er kam zurück, so wie er gegangen ist. Ganz locker, kam rein, hat sich hingesetzt. Und auch wenn er von einer langen Tournee kam, dann dachte ich immer, der kommt aus dem Urlaub. Der war überhaupt nicht angestrengt. Und trotzdem, wenn ich jetzt seine Tagebücher lese, dann weiß ich, dass er furchtbar überarbeitet war, auch oft. Und Sorgen hatte und Angst hatte, dass er nicht genug verdient. Und er hatte ja 3 Kinder und meine Mutter hat jetzt auch nicht so viel verdient. Und es war ein großer Haushalt und lastete alles auf ihm. Wenn man ihn fragte, was machst du denn jetzt? Und hat er bis 2 Jahre voraus, war das alles schon festgelegt. Dadurch war mir gar nicht bewusst, weil ich dachte, alle Schauspieler leben so. Es war mir gar nicht bewusst, dass Schauspieler manchmal 1 Jahr lang gar nichts haben und nur warten, dass das Telefon klingelt. Das war bei ihm nie. Es gab nie irgendeine Lücke. Eins folgte dem anderen. Ich habe das immer auch beneidet. Ich habe gedacht, wie toll ist das, wenn jemand so ein Leben hat, wo sich eigentlich immer eins aus dem anderen ergibt. Mein Vater war ungeheuer fleißig als Übersetzer und hat sehr oft Theaterstücke, französische Komödien meistens übersetzt, die er dann auch selbst gespielt hat. Aber es müssen Hunderte sein, die er übersetzt hat. Im Tourneebus, die anderen haben geschlafen, die Kollegen, und er hat übersetzt. In der französischen Schweiz hat er dann als junger Mann sehr gut Französisch gelernt und das auch sehr gepflegt, sehr dran gearbeitet. und war dann, ich will nicht sagen zweisprachig, aber sprach sehr, sehr gut Französisch und hatte auch eben einen sehr guten deutschen Stil. Und ein Schauspieler hat mir mal gesagt, die Sätze, die ihr Vater schreibt, die liegen bequem im Mund. Und da habe ich gedacht, hey, das ist ein Kompliment. Die sind nicht verquer oder so, die flutschen so, die funktionieren. Weil er dann ja viel Boulevard, sogenannten Boulevard, gespielt hat. Mit seiner zweiten Frau Sonja Ziemann, die hat er geheiratet, nachdem meine Mutter 1986 gestorben ist. Und die waren so eine Art Team, das lief sehr gut. Da gab es Tourneen von 120 Vorstellungen, sind die immer mit dem Bus von einer Stelle zur anderen gereist. Natürlich für die Ehre, das Feuilleton sieht sowas nicht gern. Ich weiß nicht, er hat vielleicht auch sich manchmal gewünscht, wieder in Hamburg oder in Berlin zu spielen, aber dieser Betrieb hatte ihn irgendwie vereinnahmt. Das war allerdings nur die letzten Jahre. Vorher hat er sehr viel in Zürich gemacht, auch am Burgtheater. Also er hat schon an großen Häusern und mit großen Regisseuren. Irgendwann als Kind habe ich gesagt, was willst du werden? Schauspieler. Aber ganz ernst habe ich das nie gemeint. Und irgendwas in meinem Inneren hat mich davor zurückgehalten. Und ich kann nur sagen, ich mache 3 Kreuze, dass es so ist. Ich habe was ganz anderes gemacht, habe das gemacht, so gut ich konnte und hatte da eine ganz andere Freiheit. Ich wollte von klein auf Gitarre spielen. Das hat mich fasziniert, begeistert. Und dann habe ich mich da sehr, sehr bemüht. Meine Eltern haben mir auch sehr geholfen, haben mir eine sehr gute Ausbildung zukommen lassen in London bei dem großen Gitarristen John Williams. Also da habe ich 4 Jahre gelernt bei dem. Das war ein Wissensvorsprung in Deutschland, ganz enorm. Das hatte kaum jemand hier, diesen Zugang zu gewissen technischen Feinheiten. Ich war jetzt nicht der geborene Virtuose. Das ist eine Sache, die hängt auch sehr mit der Physis zusammen, mit der Hand. Das kann man oder nicht. Und das konnte ich nicht, aber ich konnte gut spielen. Ich konnte ausdrucksvoll spielen. Ich konnte die Leute fesseln und begeistern und habe dann halt das gemacht, soweit es ging. Habe dann sehr engagiert unterrichtet am Konservatorium und habe viele Gitarristen ausgebildet. Aber ich wusste immer, irgendwas fehlt. Und ich habe immer gedacht, das kann nicht alles sein und war eigentlich dann lange relativ unglücklich, bis ich durch einen Zufall zum Schreiben kam. Und da habe ich gesehen, ja meine Güte, irgendwo stimmt das doch, dass man irgendwas in sich hat, irgendein Material oder ein Talent, was von den Vorfahren heruntergereicht wurde und was da ist. Und nicht umsonst sind viele große Virtuosen, Kinder von Klavierlehrern oder so, oder Chorleitern oder so. Und bei mir ist eben anders. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein großer Schriftsteller bin, aber da habe ich das Talent, da habe ich die Naturbegabung in der Sprache. Der Anlass war, dass wir in Australien mit meiner israelischen Frau sind wir nach Australien ausgewandert und dort kam eine Verbindung zu 2 alten jüdischen Herren, die aus derselben polnischen oder ostgalizischen Stadt stammten wie der Vater meiner Frau. Ja, und so kam die Verbindung zusammen und dann habe ich irgendwann gedacht, die haben so eine wahnsinnige Geschichte und dann habe ich eben die gefragt, ob sie mir das mal erzählen würden. Und dann ist daraus mein erstes Buch entstanden. Damals in Bolechow, das ist 1997 erschienen hier. Und das war ein ungeheurer Glücksfall, weil das Thema so interessant war. Weil im Grunde zum ersten Mal hat man erfahren, was die Judenverfolgung, der Holocaust für Menschen bedeutet hatte in diesen kleinen Städten, die das Wort Auschwitz nie gehört hatten. Die wussten gar nicht, dass es sowas gab. Die wussten nur, dass sie, wenn sie überleben wollten, irgendwelche drastischen Maßnahmen ergreifen müssten. Und in dem Falle meiner Informanten, die waren damals Kinder mit ihren Eltern, zum Teil waren die Eltern schon ermordet worden. Also eine Familie hat sich eben ein Jahr lang im Wald oben in den Bergen in den Erdboden eingegraben und haben da ein Jahr lang zwischen Flöhen und Mäusen und Läusen hungernd und frierend gehockt. Ich habe die Statistik hier aufgestellt und die ist auch belegt. Es gab in dieser Stadt 6.000 Juden beim Einmarsch der Deutschen. Und als die Deutschen abgezogen waren, 48 übrig geblieben. Und der Rest ist spurlos verschwunden. Und diesen Aspekt des Holocaust, der war neu, weil ja die KZ-Geschichte und so ist ja sehr untersucht und da weiß man viel drüber und gibt viele Zeugnisse. Aber über diese fernliegenden kleinen Städtchen, das waren ja Nester, da kam kein Tourist oder Fremder je hin. Das waren kleine Nester mit Gerbereien, Holzbetrieben und so. Das war neu. Und ich habe eben gesehen, dass wenn ich so ein Thema kriege und so, dass ich das dann auch kann. Und dann kamen diese anderen Bücher. Dann hat jemand gesagt, ja, schreib doch ein Buch über die Tilly. Da habe ich gedacht, über die Tilly, ja mein Gott, was ist da schon zu sagen? Die hat uns großgezogen und so. Und dann habe ich mich da wieder eingearbeitet und habe gesehen, mein Gott, da ist ja eine ganze Jahrhundertgeschichte, liegt da begraben. Aber auch wieder war es ein langer Prozess, bis die Form gefunden war, der Tonfall gefunden war. Weil ich lange dran hingearbeitet habe und immer gedacht, ich muss das irgendwie erzählerisch auffassen oder meine eigene Fantasie dazugeben, wie könnte es gewesen sein und was könnte der gedacht haben. Und dann gesehen habe, völlig falsch, der völlig falsche Ansatz. Ich musste die Leute selber sprechen lassen. Ich hatte ja das ganze Material da. Das hat ja eine ganz andere Autorität. Wenn ich jemand zitiere, das bin ja nicht ich, der das sagt, sondern die oder der. Und das gibt dem Buch die Lebendigkeit. Ich hatte sehr viel Zugang zum Material. Auch Material, was noch niemand kannte, weil es in irgendwelchen Schränken lag oder sogar in Archiven sich nie jemand wirklich drum gekümmert hatte, also nie jemand sich da ernsthaft interessiert hatte. Dadurch hatte ich sehr viel Material, im Grunde zu viel. Es war eine Aufgabe, das zu sortieren und auszuwählen. Das fängt an mit der Herkunft von der Tilly, weil sie ist ja die Hauptperson. Also das geht zurück bis so 1840, 50, 60 in Österreich. Und dann wird auch Wedekinds Hintergrund so ein bisschen fließt ein von ihrem Kennenlernen. Dann die 12 gemeinsamen Jahre, das ist das erste Drittel des Buchs, endet mit dem Tod von Wedekind 1918 und dann ist das zweite Drittel ist eben die Zeit, wo dann die Töchter ihrer Wege gegangen sind. Aber auch die Mütter, wo dann Pamela sich mit Erika und Klaus Mann zusammengetan hat und dann sich mit denen überworfen hat, Karl Sternheim geheiratet hat, Tilly sich in Gottfried Benn verliebt hat, 7 Jahre eine Beziehung mit dem hatte, unter der sie sehr gelitten hat. Und Kadidias Zeit in Amerika und dann das letzte Drittel ist die Nachkriegszeit. Es umspannt also bis zum Tod von Kadidia, der war 1994, also kamen 130 Jahre. Ist eine lange Zeit. In dem letzten Drittel wir selber, also die Kindergeneration ja dann auch zwar eine ganz untergeordnete, aber immerhin schon eine bewusste Rolle spielt. Ich habe in dem Buch, habe ich mich selber ja nur immer in der dritten Person genannt, Anatol. Und dann das nächste Buch war die Biografie über Wedekind. Das war jetzt wieder ganz was anderes, war eigentlich noch schwieriger. Und jetzt in dem neuen Buch, da bin ich ganz klar als ich selber vertreten. Mit den verschiedenen langen Umwegen, die man macht, bis man irgendwann ein gewisses Gefühl von nach Hause gekommen, wie heißt's, nach Hause gekommen zu sein hat. Aber ich habe Glück gehabt. Andere haben nicht Glück. Ich kann nicht sagen, dass ich, nein, ich habe nur Gutes gehabt, nur. Ich hatte Zugang zu Menschen, den ich sonst nicht gehabt hätte. Ich hatte eine gute Ausbildung, ich hatte viel Freiheit. Also wir haben jetzt nicht im Luxus gelebt, aber es war immer genügend Geld da. Wir hatten nie das Gefühl hatte, das kann man sich nicht leisten oder so. Also ich habe da nur Gutes. Natürlich war es eine gewisse, ich will gar nicht sagen Belastung, aber es war immer so ein bisschen merkwürdig, wenn man sich vorgestellt hat. Und dann war immer die erste, ach so, sind Sie dann etwa mit dem verwandt? Oder ist das, ach so, dann ist das Ihr Onkel. Ah, und das ist ja dann Ihr Opa und so weiter. Also das war schon fast ein Automatismus, wenn man jemanden traf. Aber das ist ja nun eine Petitesse. Das ist ja nun nicht etwas, wo man schrecklich drunter leidet. Und in Australien habe ich das ja dann das erste Mal nicht gehabt. Also Wedekind war gerade noch mal so am Rande, vielleicht mal den Namen gehört oder so, aber sonst gar nicht. Und das war auch eine gute Erfahrung, mal wirklich auf sich selber gestellt zu sein, in einem fremden Land sich beweisen zu müssen. Und das war auch gut. Nur von der Gitarre gelebt. Aber ich habe da die Bodorow-Geschichte. Wäre ich nicht nach Australien gegangen, hätte ich die nicht erfahren. Hatte auch wieder was Gutes. Ein Literaturagent aus Berlin kam und hat gesagt, das wäre doch was für Sie, dieses Thema. Das war der Thomas Karlauf, der selber ein guter Autor ist, eine große Stefan-George-Biografie vorgelegt hat und mein Wedekind-Buch für die FAZ rezensiert hatte. Dadurch kannten wir uns. Und dann kam eines Tages der Anruf, ich habe da eine Idee, hätten Sie daran Interesse? Und weil ich nichts anderes hatte und alle Bücher einmal von außen an mich herangetragen wurden, habe ich das gemacht und habe mich dann wieder sehr eingearbeitet und habe dann eben viele prominenten Kinder kontaktiert und von einigen keine Antwort gekriegt, von anderen wieder Antworten, aber ich musste ja von null anfangen, die dann überzeugen, dann bin ich da hingefahren. Dann haben wir uns kennengelernt, dann war erstmal eine ganz steife Atmosphäre, dann sind sie so langsam aufgetaut und jetzt bin ich eigentlich mit allen gut befreundet. Zum Beispiel Dominik Graf, mit dem Achim Ditzen, dem Sohn von Hans Fallada, mit Thomas Frankenfeld, Gero Erhardt, Rico Gulda, Florian Prey. Wir sind jetzt richtig gute Freunde über dieses Projekt. Ich bin ja als junger Mann nach Israel gefahren, geschüttelt von schlechtem Gewissen über die deutsche Schuld, hab da meine Frau kennengelernt, also ein langer Weg, der auch immer einen gewissen Bezug zur Zeit hat und gut, wer war schon mal in Australien 10 Jahre, muss man ja auch mitgemacht haben. Und das letzte Kapitel ist eben über meinen Vater und auch über sein Leben und sein Sterben. Ich wollte von klein auf Gitarre spielen, sagt Anatole Renier, Schriftsteller und Sänger, Sohn prominenter Eltern, der in diesen Tagen 70 Jahre alt wird. Eine Sendung von Monika Buschei, Redaktion Mark vom Hofe. Erlebte Geschichten wieder am nächsten Sonntag, dann mit Jutta Geißler-Helke, der langjährigen Leiterin der Dortmunder Mitternachtsmission, heute in einer Woche 7.05 Uhr und 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.